Ja? Was ist eigentlich aus dir und deinem Schwarm Brenda geworden? Ach, das wissen Sie noch. Meine Wahrnehmung hat mir damals wohl einen hinterhältigen Streich gespielt. In Brendas Augen war ich nichts wert. Sie kann mir den Buckel runterrutschen. Eine weise Entscheidung. Irren ist menschlich. Und wie du siehst, kann man sich immer wieder täuschen. Verstört verließ Bob den Garten. Sein Besuch im Best Hope hatte nicht das Geringste gebracht. Mehr noch, er fühlte sich beinahe schuldig, Mrs. Franklin mit seiner argwöhnischen Vermutung so unsensibel vor den Kopf gestoßen und alte Wunden aufgerissen zu haben. Bob bog um die Ecke des Flures und hatte schon die gläserne Eingangstür im Blick, als er wie vom Blitz getroffen zurückwich. Keine 10 Meter von ihm entfernt stand ein Mann vor dem Empfangstresen, den er sofort wiedererkannte. Kevin Anderson. Der Moderator schien wütend zu sein. Ohne auch nur einmal Luft zu holen, ließ er eine ganze Reihe von Schimpfwörtern auf die junge Frau an der Anmeldung niederprasseln. So eine Schabracke!